Deutschlandfunk. Radionacht Jazz. Deep Song. Ausflüge in den Vokaljazz. Bis 6 Uhr noch mit Karl Lippegaus. Up and down with the hedge of my hand. Yeah. Well, I stand in next to a mountain and I'll shop it down with the hedge of my hand. Yeah. I'm gonna pick up all the pieces and make a little island. Might even Lord knows I'm just a voodoo child, voodoo child. Sitting down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, erkannt. Das war Voodoo Child von Jimi Hendrix, hier von Mina Agossi gesungen, und das Saxophon-Solo in der Mitte stammte von Archie Shepp, zu finden auf Agossis Platte Well You Needn't. Risiken auf sich zu nehmen gehört zum Jazzgesang unbedingt dazu. Doch all die Vocal Jazz Workshops in aller Welt können nicht erklären, woher Ella Fitzgerald ihr phänomenales Gehör hatte. Ratschläge des Sängers Mike Campbell an zukünftige Vocal Jazz Künstler: nicht laut schreien bei Ballspielen, nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, wegbleiben von Kaffee, Eiscreme und anderen Milchprodukten. Na, da bleibt dann nicht mehr viel übrig, außer Jazzgesang. Singt gerne einen Song so, wie er von den Komponisten gedacht war. Carmen McRae mochte es nicht, ständig zu improvisieren. Sie suchte sich einen Song aus und sang ihn manchmal ganz straight, gerade heraus. Für die im Publikum, die ihn so hören möchten, wie sie sagte. Der Songschreiber Johnny Mercer schlug vor, Künstler zu suchen, die ihren eigenen Vokalstil haben. Judy Garland, Mildred Bailey waren zwei Sängerinnen, die er nannte. Und er schlug vor, höre sie dir an, kopiere sie eine Zeit lang, wenn du magst, finde heraus, worin sie sich unterscheiden und dann finde deinen eigenen Stil. Sometimes I wonder why I spend the lonely nights dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I am once again with you. When our love was new, and each kiss an inspiration. Ah, but that was long ago, and now my consolation is in the stardust of a song. Beside a garden wall, when stars were bright and you were in my arms, the nightingale told his fairy tale. Of paradise, where roses grew. Though I dream in vain, in my heart it will remain, my stardust melody, the memory of love's refrain. Tja, das war wohl eine Rarität. Hoagy Carmichael, der Komponist der berühmten Stardust-Melodie, hier am Klavier mit dem gesprochenen Text zu seinem Welthit. Terry Blaine sucht sich als Sänger immer einen Ausgangspunkt aus. Er kommt mehr vom Pop als vom Jazz her. Mark Murphy sucht noch immer nach dem neuen Johnny Mandel-Song oder dem neuen Song von Stephen Sondheim. Aber sie schreiben keine Songs mehr in dieser Art. Die große Songschreiber-Ära fing an mit Irving Berlin, George Gershwin, Cole Porter, Frank Loesser, Victor Young, Jerome Kern. Es ist eine lange Liste und ihre Songs besitzen eine zeitlose Schönheit. Interessanterweise haben nicht die Sängerinnen und Sänger, sondern die Instrumentalkünstler den Jazz am weitesten vorangebracht in seinen bisher 100 Jahren. Keine Sängerin hat so bahnbrechende Neuerungen eingeführt wie Lenny Tristano oder Keith Jarrett. Ihr Aktionsradius ist kleiner. Aber es gibt unzählige Interpreten, die irgendwann von Billy oder Ella etwas gelernt haben. Purple falls over sleepy garden walls, and the stars begin to flicker in the sky. Through the mist of a memory, you wander back to me, breathing my name with a sigh. Once again I hold you tight. Though you're gone, your love lives on when moonlight beams. And as long as my heart will beat, lover will always meet here in my deep purple dream. Can be a moment's madness. Love can be insane. Love can be a life of sadness and pain. Love can be a summer shower. Love can be the sun.

once the evening rose outside your garden wall. Out here where no one knows the truth, no one will see you fall. Who wants the evening rose here in this autumn night, safe from the God who knows you all want all your roses white. White roses out of reach, where is there left to turn? Have I the time to teach you all that you'd like to learn? Jayati. promessa you vati para sun goes to bed, that's the time you raise your head, that's your lot in life, Lelania, can't blame ya, Lelania. Arty-tart, la-di-da, can your part get much sadder? That's your lot in life, Lelania, can't blame ya, Lelania. Run your hand through your hair, paint your face with despair. That's your lot in life, Lelania. Can't blame ya, Lelania. That's the time you raise your head. That's your lot in life, Lelania. I can't blame ya, Lelania. Ah-ti-ta, oh, so la-di-da. Can your part ever get much sadder? That's your lot in life, Lelania. I can't blame ya, no, no, no, Lelania. Oh, Lelania. Para quem quer se soltar, Em vento cais, em vento mais que a solidão me dá. Em vento lua nova clarear, em vento amor e sei. Eu queria ser feliz. Invento o mar, invento em mim o sonhador. Para quem quer me seguir, eu quero mais. Tenho o caminho do que sempre quis e um saveiro pronto pra partir. Invento cais e sei. Das war die berühmte Stimme von Milton Nascimento aus den Minas Gerais in Brasilien. Clube de Esquina, sein Kultalbum, das in Brasilien mit dem weißen Album der Beatles verglichen wird. Kais hieß der Song. Wir hörten Yun Suna mit In My Heart, basierend auf Lyrik des Sufi-Poeten Rumi aus ihrem neuen Album Immersion oder Immersion. Donovan mit Lalina, Sushila Raman aus ihrer Platte Liebesfalle, Love Trap, June Tabor mit The Evening Rose, Lotte Lenya 1930 in der Drei-Groschen-Oper mit Harald Paulsen in der Zuhälterballade von Brecht und Weil, Hildegard Knef mit Nichts haut mich um, deutsche Version eines Songs von Cole Porter, und Peggy Lee mit Fever. Radio Nacht Jazz im Deutschlandfunk, 4:50 Uhr, Don Cherry, Brown Rice. We'll be right back.

se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez, hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan